fuhr von Vancouver, Kanada an Seattle vorbei in die USA. Und erst in Oregon hielt ich an, einmal Bad im stillen Ozean. Nirgends ein Mensch, ein schneeweißer Strand, hat mir die Füße im Sand verbrannt. Die Mittagssonne gnadenlos heiß, kristallklares Wasser, aber kalt wie Eis. Manchmal wird es Zeit, dann muss ich raus, dann will ich eine kleine Weile weit, weit weg sein von zu Hause. Weiter nach Süden, links grünes Land und rechts der weiße endlose Strand. Plötzlich ein Schild, da stand es auch schon 30 Meilen bis Hamburg in Oregon. Dann kam ich nach Hamburg und ich sah eine Baracke, ein Auto, mehr war nicht da. Ich drehte mich um, hinter mir stand ein Mann, der legte seine Schrotflinte auf mich an. Manchmal wird es Zeit, dann muss ich raus, dann will ich eine kleine Weile weit, weit weg sein von zu Haus. Der Mann kam näher, er roch nach Bier aus dem Maul und fragte, what are you doing here? Ich sagte, Hamburg sehen, hier gefällt es mir. Okay, let's Hamburg get out of here. Manchmal wird es Zeit, da muss ich raus, dann will ich eine kleine Weile weit, weit weg sein von zu Hause. Manchmal wird es Zeit, da muss ich raus, dann will ich eine kleine Weile weit, weit weg sein von zu Hause.